Schurke von einem Wirte. Du uns? Frisch, Bruder. Schlag zu, Bruder. Oh. Oh. Jeder. Schon wieder. Ich mache kein Auge zu, so schlage ich mich mit ihm herum. Doch sieh, es ist Tag. Ich muss nun bald meinen armen Herrn aufsuchen. Mit meinem Willen soll er keinen Fuß mehr in das vermaledeite Haus setzen. Wo wird er die Nacht zugebracht haben?